Das war sehr interessant, Sir. Aber $25 sind ein bisschen viel für einen frischen Studienabgänger, der sich gerade selbstständig machen will. Also mache ich mich lieber wieder auf den Weg. Es war mir ein Vergnügen. Als er sich abwandte, dachte Phil, nein, er war sich da sicher, dass der Mann unter dem roten Strandschirm sagen würde, oh, bei dem flauen Betrieb und so könnte ich Ihnen eventuell 5 Minuten für $20 anbieten. Teufel noch eins, sagen wir 15. 15 Piepen und Sie haben etliche Sorgen weniger. Und wenn das geschah, beschloss Phil, würde er unverzüglich bezahlen und sich sofort wieder hinsetzen. Offenkundig war der Mann ein Scharlatan und ein harter Knochen, wenn es ums Feilschen ging, aber zum Kuckuck, in seiner Brieftasche steckten ein 20er, ein 10er und 2 Fünfer. Auch wenn er sein Geld hier verprasste, war das immer noch mehr als genug, sich hinterher eine Tankfüllung für seine alte Schrottkarre und ein anständiges Mittagessen in einem Straßenlokal leisten zu können. Phil vermutete, dass es ihn bei der Lösung seines Problems schon ein gutes Stück voranbringen würde, die eigenen Fragen laut ausgesprochen zu hören, anstatt sie bloß im Kopf Ping-Pong spielen zu lassen. Der selbsternannte Antwortmann hatte in einer Sache recht, wie Phil überlegte, gute Antworten zu bekommen hing größtenteils davon ab, gute Fragen zu stellen. Aber alles, was der Antwortmann sagte, war, »Fahren Sie vorsichtig!« Phil ging zu seinem Chevy, drückte sich am leicht verbeulten vorderen Kotflügel vorbei und schaute zurück. Er rechnete nach wie vor damit, dass der Antwortmann ihm einen ermäßigten Preis anbieten würde, aber der Antwortmann schien Phil konsequent verabschiedet zu haben. Er blickte hinüber in Richtung Vermont, summte vor sich hin und reinigte sich mit einem dünnen Zweig die Fingernägel. »Er hat vor, mich ziehen zu lassen«, dachte Phil, abermals überaus gereizt. »Verdammte Axt, genau das mache ich auch!« Er zog die Fahrertür auf, zögerte und schloss sie dann wieder. Er holte seine Brieftasche hervor und zog den 20er und einen der 5er heraus. »Einfach nur die Fragen laut ausgesprochen hören«, dachte er wieder, »und ich muss ja keinem erzählen, dass ich mich mitten in der Wirtschaftskrise dazu hergegeben habe, einem Wahrsager Geld in den Rachen zu stopfen.« Außerdem war es möglicherweise die $25 schon allein wert, den blasierten, geldgierigen Mistkerl im Nebel stochern und nach Ausflüchten suchen zu sehen, wenn Phil ihn tatsächlich nach dem Mädchennamen seiner Mutter fragte. »Haben Sie es sich anders überlegt?« Der Antwortmann schob den Nagelreinigungszweig in die Brusttasche seines Hemdes und hob die kleine Tasche vom Boden auf. Phil lächelte und hielt ihm das Geld entgegen. »Für die nächsten 5 Minuten bin ich derjenige, der die Fragen stellt.« Der Antwortmann lachte und wies mit einem Finger auf Phil. »Der war gut, mein Freund. Ich mag Sie. Doch bevor ich Ihr Geld annehme, müssen wir noch eine Regel klären.« »Aha, jetzt kommt's«, dachte Phil, »das Schlupfloch, durch das er sich rauswinden will.« Der Antwortmann nahm etwas aus der Tasche, das wie ein altmodischer Glockenwecker aussah. Als er das Ding auf den Tisch stellte, erkannte Phil, dass es tatsächlich eine gigantisch große Stoppuhr war, mit Ziffern von 5 bis 0. »Ich bin weder ein Psychiater noch ein Berater. Genauso wenig bin ich ein Wahrsager, wenngleich Sie das sicherlich denken. Der Punkt ist, versuchen Sie nicht, mir irgendwelche Fragen zu stellen, in denen die Formulierung »soll ich« vorkommt. Kein »soll ich dies«, kein »soll ich das«. Ich beantworte Fragen, aber ich werde nicht Ihre Probleme für Sie lösen. Phil, der vorgehabt hatte, den Burschen zu fragen, ob er der Kanzlei beitreten oder sein eigenes Büro in Curry eröffnen solle, zog die Hand mit dem Geld langsam ein Stück zurück. Dann dachte er, wenn ich meine Fragen nicht so verpacken kann, dass ich ein Soll-Ich-Verbot umgehe, werde ich mich wohl kaum als Rechtsanwalt im Gerichtssaal behaupten können. »Ich bin dabei«, sagte Phil und übergab sein Geld, das schnurstracks in die Tasche des Antwortmanns wanderte. »Ich möchte Sie ungern mit »mein Sohn« anreden, mein Sohn. Vielleicht möchten Sie mir Ihren Namen verraten?« »Phil.« »Und weiter? Phil wer?« Phil lächelte listig. »Nur Phil. Ich glaube, mehr brauchen Sie nicht. Schließlich wird unsere Zusammenkunft nicht besonders lange dauern.« »Na schön, nur Phil. Geben Sie mir einen Augenblick, das Rasselding hier in Gang zu setzen. Wie ich sehe, tragen Sie Ihrerseits ein Chronometer. Sieht nach einer feinen Bulova aus. Also, falls Sie Wert darauf legen, sie mit meinem Zeitmesser abzugleichen, tun Sie sich keinen Zwang an.« »Oh, das werde ich«, sagte Phil. »Ich habe vor, vollständig auf meine Kosten zu kommen.«